Und so kannten beide auch die Radiosendung und wurden nach meinem Umzug in ein neues Studio auch regelmäßige Studiogäste und später auch gute Freunde, die ich regelmäßig in München besuchte. Heute betreut Alma weiterhin rührend ihre Enkel und das Reisen ist nach Ableben des Weltenbummlers Toni ein bisschen weniger geworden. Alma, die ihre fränkische Heimat noch gerne besucht, erzählt in unserer Sendung zusammen mit Toni von ihrer Reise nach Australien. Und beide hatten viele Geschichten, einige davon hören Sie heute in unserer Sendung. Zusätzlich habe ich noch Informationen über die Hauptstadt dieses riesigen Landes Australien und auch zu Tasmanien, das wie auch Madagaskar in Afrika eine ganz eigene Flora und Fauna aufzuweisen hat. Es gilt für mich und Sie, liebe Hörer, sich einmal mit diesem interessanten Land bekannt zu machen. Oder vielleicht kennen Sie es schon. Aus kunsthistorischer Sicht und auch von Fotos meiner eigenen Eltern, die auch den Globus bereisten, die leider hierzu keinen ausführlichen Bericht gemacht hat, meine Mutter, denn sie hat ja stets anschaulich geschrieben über viele verschiedene Reisen und Länder, kenne ich das von Jørn Otzen, dem dänischen Gewinner des Architekturwettbewerbs, entworfene Sydney Opernhaus. Wer im MoMA in New York City einmal den Entwurf dieses damals als architektonisches Wunder bezeichneten Opernhauses gesehen hat, der versteht, dass dieses einzelnen Teilen des Gebäudes durch einzelne Orangenscheiben oder Apfelstückchen, wie Sie auch wollen, die in verschiedenen Höhen abgeschnitten sind, zusammen die einzelnen Bausegmente dieses Gebäudes darstellen. Auch die große Brücke ist natürlich markant in Sydney und ebenfalls ein touristisches Muss, wenn man Sydney entdecken möchte. Wir bringen Ihnen Auszüge aus den Wikipedia-Seiten des großen Volkslexikons, entnommenen Infos, und dort finden Sie natürlich noch weit, weit mehr und natürlich in jedem guten Reiseführer. Das ist doch ganz klar. Unsere Sendung soll Ihnen einen kleinen Einblick in die Erfahrungen, die man als deutsche Reisende macht, geben, denn Grafs haben davon eben erzählt, Land und Menschen, die Tierwelt, alles müssen Sie dann selbst einmal entdecken und gerne unseren Bericht erweitern. Viel Freude bei unserer heutigen Sendung mit Erinnerungen auch an unsere treuen Hörer und Freunde Anton und Alma Graf. So, und jetzt darf ich die Grafs begrüßen, Alma und Toni. Ja, grüß Gott. Ja, prima. Ja, grüß Gott. Ja, und das ist schön, dass Sie beide da sind. Und Sie kommen ja nicht aus Australien, gell? Das hört man. Wo kommen Sie denn her? Wir kommen aus München. Ja, alle beide? Alma? Ja, ich komme auch aus München. Ja, aber Sie haben gesagt, Sie kommen aus einer anderen Stadt, gell? Ja, aber ich lebe ja schon 20 Jahre in München. Ja, aber wo aber waren ich Sie komme denn geboren? In Bamberg. Geboren bin ich in Unterfranken in Gräfendorf. Das ist bei Hammelburg. Aha, und die Franken werden jetzt alle sagen, ich weiß genau, wo das ist. Und ja. Natürlich die Bonnerin Susanne nicht. Aber macht nichts. Und Sie beide reisen recht viel, denn Sie sind ja auch jetzt eine Weile hier immer mal, nicht? Ja, wir sind jedes Jahr einige Wochen oder Monate unterwegs. Wir sind zweimal im Jahr hier in Florida für 6 bis 8 Wochen. Und dann noch dazwischen durch irgendwo in Europa oder auch außerhalb Europa, wie im Februar in diesem Jahr, wo wir nach Australien gefahren sind. Einmal, wer packt denn da? Packen Sie da oder das, packt der Toni? Das mache ich alles. Mein Mann kümmert sich nur um das Geld und so weiter. Wie weit Sie kommen, gell, damit. Yeah. Ja. So, und jetzt erzählen Sie mir mal, Toni, wie war das denn in Australien? Wie kommt man denn da hin? Ja, früher sind wir mit dem Schiff gefahren, aber so viel Zeit hatten wir nicht. Wir sind mit dem Flugzeug geflogen, und zwar mit der Korean Airline, denn wir wollten auch einige Tage in Seoul bleiben, um einmal also Korea, ne? Korea einmal ein ganz anderes Land kennenzulernen. Es war leider dort noch tiefer Winter, nicht ganz so kalt, aber doch kühl. Und wir waren ein bisschen eigentlich enttäuscht von Seoul, nicht von Korea, wir können nur über Seoul sprechen, denn die Stadt hat eigentlich nicht mehr viel zu zeigen. Zuerst waren ja 35 Jahre die Japaner da und haben versucht, die Kultur auszurotten, von 1910 bis 1945. Und dann 50 der Koreakrieg, der auch sehr viel zerstört hat, sodass eigentlich von den alten Seoul nur noch ein einziger Palast übrig ist. Alles andere sind Neubauten und da muss man nicht unbedingt hin. Aber insgesamt war es doch eine angenehme Unterbrechung. Wir haben gut gelebt und es auch preiswert für uns weitgehend, sodass wir also den Abstecher nach Seoul nicht bereut haben. Aber angekommen sind wir in Sydney, waren einige Tage in Sydney, sind dann mit dem Auto runtergefahren Richtung Melbourne über den Ocean Drive und über die Ocean Road, um die schönsten Teile da unten an der Küste zu sehen, sind dann von Melbourne aus wieder nach Tasmanien geflogen. Das war eigentlich der Hauptzweck Sinn unserer Reise. Wir wollten unbedingt einmal Tasmanien kennenlernen, sind dann eine Woche mit dem Auto durch Tasmanien gefahren, sind von dort aus dann weitergeflogen über Melbourne nach Perth, also an die Westküste, waren 4-5 Tage an der Westküste in Perth, haben dort die Gegend erkundet und sind von Perth ganz rauf nach dem Norden gefahren, nach Darwin. Das ist der nördlichste Punkt und dort ist der berühmte Kakadu-Nationalpark, den wir heute zum zweiten Mal besucht haben, und von Darwin zurück nach Sydney und von Sydney wieder zurück über Seoul nach München. Wir waren also auf der Rückreise, waren wir 36 Stunden unterwegs, denn wir hatten so lange Aufenthalt in Seoul zum Umsteigen. Na, also Sie haben ja, also zumeist waren Sie unterwegs, kann ich mir nur vorstellen, denn also bei den Strecken, die Sie da beschreiben, das ist ja endlose Fahrerei. Sind Sie mit dem Auto gefahren durch die Straßen oder wie ja, haben Sie das gemacht? Ja, wir sind also in der Zeit ungefähr 8000 Kilometer gefahren, wobei die längste Tour, die wir einmal gemacht haben, das waren also 1000 Kilometer an einem Tag, was aber drüben sehr leicht geht in Australien, denn man freut sich, wenn alle 50 oder 100 Kilometer ein Auto entgegenkommt. Wir haben es einmal gezählt, auf 180 Kilometer sind uns drei Autos entgegengekommen. Und da freut man sich eigentlich über jedes Fahrzeug. Und man kann, hält man dann an und freut sich und unterhält sich, ja? Man winkt sich zu und also man ist nicht allein, obwohl so wenig Autos unterwegs sind. Und sind das auch Touristen, denken Sie, oder sind das Einheimische? Das sind Einheimische, so ja. Wie man sieht. Touristen fahren meistens nicht so viel mit dem Auto da drüben. Ja, also das ist natürlich prima. Und das ist nicht Ihre erste Reise, stelle ich jetzt fest. Sie haben gesagt, Sie waren schon mal im Nationalpark. Ja, wir waren. Für mich war es die dritte Reise nach Australien. Aha. Dann sind Sie jetzt alter Hase und ich nehme an, dass auch die Gudrun vielleicht mal einen Anruf bekommt und sagt, ich will mit den Grafs in Verbindung treten. Das könnte man per E-Mail übrigens machen. Grafs sind gut vernetzt. Ich kriegte nämlich, nachdem ich fragte, wie es Ihnen in München geht, ein E-Mail aus Australien. Sie seien gerade dort. Das ist also sehr interessant. Die Welt ist sehr viel kleiner geworden. Und jetzt wollen. So, wir sitzen hier mit Toni und Alma Graf. Und ich habe Ihnen jetzt gerade den Fred Rabold gespielt und habe mich vertan. Das war nicht Ayers Rock. Sie haben es vielleicht nicht gemerkt, aber das heißt Opal Rose und war ein Swing. Und Ayers Rock ist eine Rocksuite und die spielen wir nachher dann. Sind Sie denn bis zum Ayers Rock vorgedrungen, lieber Herr Toni Graf? Bei dieser Reise nicht, aber bei der vorhergehenden Reise habe ich sogar den Ayers Rock bestiegen. Im Nachhinein kriegt man fast ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man sich etwas mit der Kultur der Aboriginal auseinandersetzt. Denn der Ayers Rock ist nach wie vor für sie ein heiliger Stein und ein Monument. Und den sollte man nicht beklettern. Ja, also wenn ich mich früher intensiver damit befasst hätte, wäre ich garantiert nicht drauf gestiegen. Mhm. Einfach als Achtung vor diesen Menschen, die zwar große Teile gesperrt haben, aber trotzdem, man steigt in der Gottheit nicht auf den Kopf. Ja, und inzwischen wissen wir auch ein wenig mehr, dadurch, dass eben die Olympischen Spiele dort waren in Australien und man hat dann Musik drumherum komponiert und man hat doch sehr viel mehr über die Kultur gelernt. Und ich glaube, wie ist es denn mit den Bildern? Sind Sie damit in Berührung gekommen? Die Malereien der Aborigines sind sehr interessant. Ja, das war mit ein Grund, warum wir eigentlich nochmal raufgefahren sind zum Kakadu-Nationalpark. Nochmal 300 Kilometer nördlich von Darwin, also in diesem Park rein. Und hier sind also riesige Felsmalereien, die sind bis zu 20.000 Jahre alt. Man kann gar nicht glauben, dass in diesem Klima, die sind ja offen da, wo es feucht ist und wahnsinnig feucht ist, dass halt noch die Bilder einwandfrei zu erkennen sind. Das sind größtenteils Jagdszenen, sind Tiere. Man kennt auch Känguru drauf, man sieht Menschen eigentlich mehr in der Röntgenaufnahme. Es ist also unwahrscheinlich interessant und man kann da sehr lange davor stehen bleiben und entdeckt immer wieder neue Dinge. Und vor allen Dingen vom Alter her, das kann man einfach nicht glauben, dass die 20.000 Jahre alt sind. Und das ist fantastisch, also mit solcher Geschichte in Berührung zu kommen. Man sagt, man denkt, Europa sei alt und dann geht man in so ein Land und findet ganz andere Dinge. Sie haben mir erzählt, dass interessante Dinge einem begegnen, wenn man reist. Und eines davon war das Bestellen von Essen. Und wie wird man denn da bedient oder nicht bedient? Wie ist es denn? In einem typischen australischen Restaurant, also typisch, also mit einem Landgasthof, kann man etwas sagen, nicht dass alle Leute zu einem bestimmten Tisch oder ein bestimmtes Fenster hingehen. Also keine Kellnerin? Keine Kellnerin, sondern an einem Fenster bestellt man. gibt man die Bestellung ab. Entweder man sagt, man sitzt auf Tisch Nummer 25 oder aber man bekommt eine Nummer mitgeteilt und die Nummer wird dann aufgerufen, wenn das Essen fertig ist. Das ist wie, und wenn man die Medizin abholt. So ungefähr so, ja. Und das Schöne ist vor allen Dingen, Sie bezahlen sofort bei der Bestellung, sodass Sie auch danach frei sind, wann Sie gehen wollen und wie Sie gehen wollen. Sie haben immer bezahlt, auch Ihre Getränke holen Sie selbst an der Bar ab. Dadurch entfällt schon einmal das Warten und man kann auch danach sich noch mal ein Glas holen und wäre hier nicht rausgeworfen, wie es hier meistens der Fall ist. Wenn man keinen Nachtisch und keinen Kaffee trinkt, dann ist die Rechnung da und man wird hinausgeworfen. Das kennt man drüben nicht, das kommt kein Mensch. Nein, das kennen Sie in Deutschland ja auch nicht, auch aber nicht, in Amerika kennt man es schon am ehesten. Ja, da ist es obwohl es sehr höflich gemacht wird. Also wollen Sie noch was und wollen Sie noch was und wenn Sie nichts mehr wollen, dann ist es wirklich Zeit zu gehen. An einem Glas Wasser kann man sich schlecht noch eine Stunde festhalten. Da wird auch schnell immer wieder alles abgeräumt hier. Also wie ist es denn, gibt es denn auch feine Restaurants? Das heißt, da gibt es auch, also dieses ist das normale Restaurant. Und dann gibt es aber sicher auch was, wo man dann Kellner antritt. Ganz klar, es gibt eine Reihe, gerade in den Großstädten gibt es in der Regel, es ist immer bedient und wird ordentlich bedient und mit aller Arten von Restaurants, auch in allen Richtungen. Und was halt auch das Positive ist oder das Angenehme in Australien, man kennt keine Trinkgelder. Trinkgelder sind nicht bekannt und die Leute wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Da ist uns mal eine Sache passiert in Melbourne. Normalerweise fährt man vom Flughafen mit einem Bus und man sagt dem Busfahrer, wo man hin will, in welches Hotel. Und der Busfahrer liefert einen wie eine Taxi bei den diversen Hotels ab. Und wir waren es gewohnt und haben das auch in Sydney dem Busfahrer gesagt und gesagt, wir möchten in ein bestimmtes Hotel, sagt er, tut mir leid, ich kann Sie nur bis zum Terminal bringen, in Sydney gibt es diesen Service nicht. Aber Sie können vom Terminal aus für etwa $10 zu dem Hotel fahren. Wir kamen ans Terminal hin, wir wollten unsere Koffer raus und sagte, ach, bleiben Sie doch sitzen, ich habe jetzt sowieso Feierabend und ich bringe Sie zum Hotel. Haben Sie sich die $10 gespart. Für mich war das sofort in unserer Verdorbenheit, sofort muss ich mindestens $5 Trinkgeld geben. Ja. Anders kann man das nicht bewerkstelligen. Er fuhr uns zum Hotel, es war eine große, breite Straße, er sagt, wir können im Auto sitzen bleiben, er fragt noch, ob wir wirklich dort reserviert haben und ob unser Zimmer frei ist. Mhm. Dann hat er uns sogar noch die Koffer bis rüber getragen, über die große, breite Straße in die Hotelhalle rein und dann wollte ich ihm $5 geben und dann ging ein Donnerwetter los. Also die Australier wären nicht korrupt und wären doch Gäste des Landes und er sei Bürger von Melbourne, sei doch selbstverständlich, dass man Fremden hilft und auf keinen Fall Geld haben will und es ist fast eine Feindschaft, dieser Freundschaft geworden, nur weil ich mich irgendwo erkenntlich zeigen wollte. Naja, ich nehme an, dass ihm das auch schon mal begegnet ist. Also er hat seine Prinzipien, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie der Einzige auf der Welt sind, der das mal probiert hat. Aber es ist sehr, sehr nett gemeint und Geld ist so eine Sache. Manchmal ist es besser, man gibt einen Blumenstrauß. Ja. So, jetzt wollen wir doch mal auf den Ayers Rock zurückkommen und sehen, ob Sie, wie gesagt, Rock dann in zweiter Hinsicht oder in zwei doppeldeutig ist auf einmal Rockmusik. Und ebenfalls nicht zu schlimme Rockmusik für diejenigen, die von Ihnen nicht so Rock lieben. Aber wollen wir mal schauen, was der Fred Rabold als Tanzmusikdirektor hier etwas kreiert hat für uns. Sydney ist die Hauptstadt des australischen Bundesstaates New South Wales und mit rund 5.312 Millionen Einwohnern stand von 2018-19 die größte Stadt in Australien. Dieser stand von 2016. Sydney wurde am 26. Januar 1788 gegründet und ist heute das Industrie-, Handels- und Finanzzentrum Australiens und ein wichtiger Touristenort. Auch zahlreiche Universitäten, Museen und Galerien befinden sich in dieser Metropole. Sydney ist der Sitz des römisch-katholischen Erzbistums Sydney und der Diözese Sydney der anglikanischen Church of Australia. Die Stadt gilt als eine der größten Städte mit der größten Lebensqualität der Welt. Die Stadt liegt an der Ostküste Australiens am Pazifischen Ozean, durchschnittlich 3 Meter über dem Meeresspiegel. Das Stadtgebiet hat eine Fläche von 1664 Quadratkilometern. Der Port Jackson bildet mit einer Fläche von 50 Quadratkilometern und 19 Kilometer Länge den Hauptarm und zugleich den natürlichen Hafen Sydneys. Von ihm zweigen weitere Meeresarme wie der Middle Harbour ab. Die Metropolregion Sydney Metropolitan Area reicht vom Hawkesbury River im Norden bis jenseits der Botany Bay im Süden und von den Blue Mountains im Westen bis zum Pazifischen Ozean im Osten. Sydney erstreckt sich über 2 geografische Regionen. Südlich und westlich des Hafens liegt der flache bis leicht hügelige Cumberland Plain. Nördlich des Hafens befindet sich das Hornsby Plateau, ein bis zu 200 Meter hohes Hügelland, das von bewaldeten Tälern durchzogen ist. Auf dem Stadtgebiet befinden sich verschiedene Nationalparks und über 70 verschiedene Strände, darunter die weltbekannten und besonders beim Surfen beliebten Strände Bondi Beach und Manly Beach. Das verstädterte Gebiet von Sydney ist flächenmäßig beinahe 2-mal so groß wie die Stadt Berlin. Es besteht aus ungefähr 650 Stadtteilen, die von über 40 lokalen Regierungseinheiten verwaltet werden. Im Zentrum der Weltmetropole liegt die LGA City of Sydney, der 32 Stadtteile zugeteilt sind. Zu diesen gehören unter anderem das Central Business District, Darling Harbour, Darlinghurst, Dawes Point, Glebe, Haymarket, King's Cross, Newton, Paddington und The Rocks. Die City of Sydney umfasst eine Fläche von 25 Quadratkilometern mit knapp 170.000 Einwohnern. In ihr sind die weltweit bekannten Sehenswürdigkeiten Sydney Opern House, Sydney Harbour Bridge sowie historische Bauten, Einkaufszentren, Chinatown, der Paddy's Market, Gastronomie, Unterhaltungs- und Kultureinrichtungen zu finden. Das Gewerbezentrum erstreckt sich entlang der Pitt Street. Über die Harbour Bridge gelangt man vom Zentrum zur North Shore und zu den Northern Beaches. Hier zählen die zahlreichen Strände am Südpazifischen Ozean zwischen Manly und Palm Beach zu den Highlights. Im inneren Osten existieren mehrere Wohnviertel, die wegen seiner Rotlichtszene bekannten Stadtteil King's Cross und die Oxford Street. Von Bondi Beach im äußersten Osten bis zu südlichen Vororten Cornulla erstreckten sich weitere Strände. Der Sydney Airport wurde im Südosten an der Botany Bay errichtet. Der innere Westen ist der Standort der University of Sydney und wird von einer multikulturellen Studentenszene geprägt. Klima: Sydney liegt in der südtropischen Klimazone und hat ein Ostseitenklima, wobei das Klima aufgrund der Nähe zur Küste abgemildert wird. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei 17,5 Grad Celsius, also einem angenehmen, wärmeren Klima. Die wärmsten Monate sind der Januar und Februar mit einer Durchschnittstemperatur von 22,5 und 22,3 Grad Celsius. Der kälteste Monat ist der Juli, also Juli, mit 10,9 Grad Celsius im Mittel. Im Winter fällt die Temperatur selten unter 5 Grad Celsius. Die tiefste je gemessene Temperatur war 2,1 Grad Celsius. Also gefroren hat es noch nie. Vorgeschichte: Aus den Funden in den Blue Mountains schließen Archäologen, dass die Gegend des heutigen Stadtgebiets vor ungefähr 20.000 Jahren von den Aborigines besiedelt wurde. Zu Beginn der Kolonisation lebten hier etwa 4.000 bis 8.000 Menschen, die 4 verschiedenen Stämmen angehörten. Das waren die Eora, die Darung, die Daraval und die Guringai. Obwohl ihre Siedlungen weltweit verschwunden oder weitgehend verschwunden sind, sind an einigen Stellen Felszeichnungen wie die Sydney-Felsgravuren erhalten geblieben. Im 18. Jahrhundert, 1770, hatte Captain James Cook südlich des heutigen Stadtzentrums die Botany Bay entdeckt und auch die Einfahrt zum Port Jackson auf seinen Karten verzeichnet. Am 18. Januar 1788 erreichte Captain Arthur Phillip mit der First Fleet die Botany Bay, die als Standort für eine Strafkolonie vorgesehen war. Während einer dreitägigen Erkundungsfahrt durch den Port Jackson vom 21. bis 23. Januar 1788 entdeckte Philipp zunächst Manly Cove und einen Tag später auf der anderen Seite des Naturhafens eine weitere Bucht, die er nach dem damaligen britischen Innenminister Lord Sydney auf den Namen Sydney Cove taufte. Am 26. Januar 1788 erreichte eine französische Expedition unter Jean-François de la Pérouse ebenfalls die Botany Bay. Die Engländer beschlossen am selben Tag, die Kolonie an den Sydney Cove zu verlegen. Etwa 800 Sträflinge sowie rund 500 Seeleute und Soldaten verließen in der Nähe des heutigen Circular Quay die Schiffe. Der 26. Januar ist seither Australiens Nationalfeiertag. Vermutlich zufällig brach kurz nach der Ankunft der weißen Siedler die Pockenepidemie in Australien 1789 aus, die große Teile der indigenen Bevölkerung auslöschte. Als Vermittler zwischen den Kulturen diente Bennelong, der von den Engländern gefangen genommen worden war und die englische Sprache erlernte. 19. Jahrhundert, während der Rum-Rebellion im Jahre 1808, wurde Gouverneur William Bligh, der ehemalige Captain der Bounty, entmachtet. Erst Gouverneur Lachlan Macquarie schuf zwischen 1810 und 1821 die Voraussetzungen, dass sich auf der Strafkolonie eine bedeutende Stadt entwickeln konnte. Er ließ Straßenbrücken, Hafenanlagen und öffentliche Gebäude errichten. Macquarie hat in besonderer Weise die Erkundung des australischen Kontinents vorangetrieben. Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen, nämlich in den ersten 25 Jahren der Kolonie, gelang es den von ihm entsandten Entdeckern Gregory Blacksand, Charles Wentworth und William Lawson im Jahre 1813 einen Weg durch die Blue Mountains zu finden. Blacksand-Expedition nannte sich das. Diese hatten als Teil der Great Dividing Range Sydney bis dahin von den Gebieten im Westen abgeschnitten. In der Folgezeit konnte das Landesinnere dann besiedelt werden. In den 1830er und 40er Jahren entstand die ersten Vororte, als immer mehr Einwanderer aus Großbritannien und Irland in Sydney ankamen. Nach dem ersten Goldrausch im Jahre 1851 wurde Sydney endgültig zum kulturellen, wirtschaftlichen und industriellen Mittelpunkt Australiens. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts begann sich die Besiedlung des Umlandes zu verstärken. Und im 20. Jahrhundert, bereits Mitte der 20er Jahre, zählte die Stadt mehr als 1 Million Einwohner. 1931 waren wegen der Weltwirtschaftskrise etwa ein Drittel der Erwerbstätigen arbeitslos. Aber schon ein Jahr später stiegen die Preise für Wolle wieder und die Bauindustrie erlebte einen neuen Aufschwung. 1832 entstand die Sydney Harbour Bridge. Zuvor war die Gegend nördlich des Port Jackson nur umständlich erreichbar und deshalb dünn besiedelt gewesen. Im Zweiten Weltkrieg erlitt die Stadt am 31. Mai 1942 nur geringe Schäden durch drei japanische Mini-U-Boote, von denen zwei im Hafen erbeutet wurden. Das dritte konnte entkommen, fand aber nicht zum Mutterschiff zurück. Es wurde im November 2006, 17 Kilometer nordöstlich von Sydney, am Long Reef Beach entdeckt. Nach Beendigung des Krieges kamen viele Migranten aus Europa nach Sydney. Die Stadt wuchs weiter Richtung Wessington. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts begann dann die verstärkte Einwanderung aus asiatischen Ländern, was der Stadt ihre multikulturelle Flair verlieh. Im Vietnamkrieg war Sydney ein wichtiger Erholungsort für die US-amerikanischen Soldaten. In den 70er Jahren und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden, ausgelöst durch den wirtschaftlichen Aufschwung im Central Business District zwischen den alten viktorianischen Gebäuden, zahlreiche Hochhäuser oder entstanden. Im Jahr 1994 zerstörten große Buschfeuer 200 Häuser in den Vororten von Sydney. 2000 war Sydney Austragungsort der Olympischen Sommerspiele. Und damit endet mein Beitrag zu Sydney und Sie können uns jetzt von ein bisschen neben dem Interview wieder zuhören und danach werden wir Ihnen ein bisschen was zu Tasmanien erzählen, denn Grafs haben uns von Tasmanien erzählt und haben es auch sicherlich öfters besucht. So, ich bin hier mit den Grafs im Studio und die Grafs erzählen uns über Australien und da haben wir jetzt eben den Ayers Rock gespielt, nämlich den Rock von Fred Rabold komponiert und jetzt gehen wir ein bisschen weiter und wir wollten uns ein bisschen unterhalten. Toni, Sie haben gesagt, die Leute sind so nett. Wir haben jetzt schon gehört, dass es nette Busfahrer gibt, aber was ist Ihnen denn in Tasmanien passiert? Ja, das war ein Erlebnis, das muss ich immer wieder erzählen, das war für mich unglaublich. Wir haben in Tasmanien einen schaltungsgetriebenen Auto mal wieder gefahren und nach vielen, vielen Jahren schaltungsgetrieben, noch dazu auf der falschen Seite, man musste also mit der linken Hand schalten, hatte ich einige Probleme, den Gang reinzukriegen, vor allem beim Runterschalten. Mhm. Und aufgrund einer Umleitung mussten wir durch die Berge fahren und auf einmal habe ich gemerkt, dass es im Wagen ein bisschen roch und dann habe ich auch gemerkt, dass hinten so leichte Rauchwolken aus dem Auto rauskamen. Das heißt, ich habe die Kupplung sauer gefahren, ganz einfach gesagt. Dann kam auch noch eine Kreuzung, habe ich meine Frau gesagt, jetzt müssen wir anhalten, auf die Karte schauen, denn jetzt sind wir ganz woanders und wir halten an. Und im gleichen Augenblick hält das Auto vor uns, das Auto hinter uns. Die beiden Fahrer springen raus, kommen auf mich zugelaufen, sagen, was ist mit dem Auto los? Bis ich geschaut habe, hatten die vorne die Motorhaube aufgemacht, haben alle Temperaturen geprüft und haben gemeint, dass vielleicht die Bremsen heiß geworden sind, haben jedes Rad abgefüllt, haben vorne geschaut, ob genügend Öl und Wasser drin war. Ich habe nicht gesagt, dass ich unfähig war, ein schaltgetriebenes Auto richtig zu fahren, sondern habe sie den Glauben gehalten, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann hat es ja auch wieder rasch gegeben. Ich habe gesagt, gut, jetzt, wir haben noch 20 Kilometer bis zur nächsten Hauptstraße, das ist auch eine Tankstelle. Einer fährt voraus, alle fahren hinterher und wenn was da ist, sind sie immer bereit, mir zu helfen. Das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Das wäre mir aber auf ganz Australien passiert, nicht nur in Tasmanien, sondern die Australier sind einfach nett und freuen sich, wenn sie jemanden sehen und sind auch immer bereit, einem zu unterstützen. Es ist fast schon gefährlich, mit einem Stadtplan in eine Stadt zu gehen. Dann kommt sofort jemand her und sagt, kann ich dir helfen? Wo bist du denn hin? Kennst du dich nicht aus? Und so. Das ist die Freundlichkeit der Menschen ist schon etwas sehr Schönes, was man auf dieser Reise erfahren kann. Ja, und dann gibt es natürlich in Australien wahnsinnig viel tödliche Tiere. Also sind die auch so freundlich, oder? Wie ist das denn? Gut, an tödlichen Tieren gibt es eigentlich nur die Schlangen und einige Skorpione und natürlich die Haifische und die Krokodile, die wir auch zu Genüge gesehen haben, gerade oben im Kakadu-Nationalpark, an Yellow River, wo man riesige Krokodile sieht, die 7, 8, 9, 10 Meter lang sind, die wahnsinnig schnell sein sollten, sagten uns die Ranger, die selbst noch auf Bäume raufklettern, wenn sie hinter einer Beute her sind, wo es besonders gefährlich ist. Wir haben ja gerade gesehen, Crocodile Dundee, ich weiß nicht, ob Sie das auch angeschaut haben, aber so ganz so ist es vielleicht nicht, dass man da im Wasser sitzt am Baum, aber vielleicht. Nein, aber es ist, sie sind halt sehr angriffig und meistens sind die Leute selber daran schuld, wenn was passiert. Also das letzte Mal oben waren im Kakadu-Nationalpark ist am gleichen Tag ein Fischer von Krokodilen gefressen worden und es war selbst daran schuld, der ging mit einem kleinen Kanu in das Gewässer rein und für ein Krokodil schaut es von unten aus, als wenn ein Eindringling in seinem Revier wäre und hat das Kanu umgeworfen und hat den Mann ein bisschen totgebissen. Bissel, ha? Ja, wir müssen uns schon verabschieden und hoffen, dass Sie Spaß hatten an unseren Erzählungen über Australien. Das heißt, Toni und Alma Graf waren dort für uns, für die nicht ganz für die deutsche Funksendung, aber Alma, ich nehme an, dass Sie genauso schöne Erinnerungen haben als wie alle anderen. Ja, das kann ich sagen. Das war wunderbar. Und ich möchte auch sagen, also dass diese Reise, also die muss man nochmal wiederholen, also weil sie so toll war. Mhm. Schön. Und ich hoffe, dass Sie dann also über München dann wieder mal wieder woanders in die Welt ausströmen, damit Sie uns andere Geschichten bringen können, neue Geschichten, entweder neue aus Australien oder aus anderen Teilen dieser Welt. Herzlichen Dank fürs Herkommen, dass Sie hier live im Studio waren. Und wir verabschieden uns von unseren Hörern wieder mit ein bisschen Fred Rabold Musik und sagen Tschüss, auf Wiederschauen. Was sagt man in München? Servus. Servus. Und Ade sagen die Schweizer und Ciao. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß heute Nachmittag. Machen Sie etwas Schönes an diesem Wochenende. Und wie gesagt, hören Sie uns morgen wieder, wie die Grafs am Strand sogar mit ihrem Transistorradio. Und das ist wieder um 1 Uhr. Tschüss, sagt die Susanne Nielsen. Und am Telefon war die Gudrun. Rufen Sie ruhig noch an. Tasmanien, Englisch Tasmania und im australischen Englisch häufig Tassie, ist eine zum Staat Australien gehörende Insel am östlichen Rand des Indischen Ozeans. Sie ist ungefähr 240 Kilometer südlich der australischen Kontinentalmasse vorgelagert. Tasmanien heißt auch der australische Bundesstaat, der über die Hauptinsel Tasmanien hinaus noch mehrere kleine, meist unbewohnte Inselgruppen umfasst. Seine Hauptstadt und größte Stadt ist Hobart, die zweitgrößte Stadt Launceston. Als Bundesstaat umfasst Tasmanien mit 68.400 Kilometern, Quadratkilometer natürlich, 0,89% der Gesamtfläche Australiens. Ohne die vorgelagerten Inseln beträgt die Fläche der Hauptinsel 64.519 Quadratkilometer. Die Bassstraße, welche die Insel vom australischen Festland trennt, wird vom Nordwesten durch King Island an der Nordostspitze von Flinders Island flankiert. Landschaftlich dominieren Gebirge und Hochebenen bis ca. 1600 Meter Höhe die Insel. Die höchste Erhebung ist der Mount Ossa mit 1617 Metern und Tasmanien liegt auf der Südspitze des australischen Kontinentalschelfs, zwischen 40 Grad und 44 Grad südlicher Breite und zwischen 44 Grad und 149 Grad östlicher Länge. Sie ist die weitaus größte der über 100 Inseln des Perth-Archipels und etwa drei Viertel der Größe der Insel Irland. Es gibt dort noch relativ viele naturbelassene Landschaftstypen und natürlich wachsen dort auch ganz interessante Pflanzen und Tiere. Etwa ein Viertel der Insel ist als UNESCO-Weltnaturerbe ausgewiesen. Zu 37% besteht die Insel aus Nationalparks. Besonders eindrucksvoll ist die Landschaft am Cradle Mountain sowie die unberührte und teilweise schwer zugängliche Wildnis des Südwestens. Auch die 1300 Kilometer südlich gelegene Macquarie-Insel gehört zum Bundesstaat Tasmanien. Der Derwent River ist einer der Hauptflüsse im Südosten der Insel. Wie ist das Klima? Es ist ozeanisch. Im Nordosten subtropisch und im Südwesten gemäßigt. Die Winter fallen dadurch relativ mild aus. Andererseits ist die Insel eine der wenigen Landmassen im Bereich der sogenannten Roaring Forties. Alle Jahreszeiten lassen sich besonders auf den Hochebenen an einem Tag durchleben. Obwohl Tasmanien auf dem gleichen Breitengrad liegt wie Istanbul, Rom und Barcelona auf der Nordhalbkugel, so ist natürlich in diesem Falle auf der anderen Halbkugel das Klima vergleichsweise etwas kühler. Aufgrund der Bergketten im Westen der Insel fällt an der Westküste deutlich mehr Niederschlag, weshalb dort unterschiedliche Regenwaldformen die Landschaft prägen. In der Mitte und im Osten der Insel scheint meist die Sonne. Als Insel steht Tasmanien unter maritimem Einfluss, daher ist das Kleinklima regional stärker ausdifferenziert. Die zur Nordhalbkugel um 6 Monate verschobenen Jahreszeiten sind weit weniger ausgeprägt. Die Winter sind mit Durchschnittstemperaturen von 0,5 Grad Celsius bis 10 Grad Celsius, also das sind die milden Winter, und die Sommer mit 9 bis 19 Grad Celsius eher kühl. Dennoch kann kann es fast überall auf der Insel Winter zu Nachtfrösten kommen und jede Jahreszeit in den Höhenlagen kann Schnee fallen. Selbst im Sommer können die Bergkuppen oberhalb 1200 Metern, im Winter oberhalb 600 Metern schneebedeckt sein. In solchen Hochlagen kann die Temperatur im Juli bis minus 1 Grad Celsius auf Extremwerte bis minus 10 Grad Celsius absinken. Das relativ milde Klima wird jedoch geprägt durch abrupte Wetterwechsel, den häufig starken Wind und die hohe Luftfeuchtigkeit. Regen ist weniger von jahreszeitlichen Schwankungen als durch die vorherrschende Windrichtung geprägt. Im Gegensatz zum australischen Festland, wo der Südostpassat seinen Einfluss geltend macht, ist die Insel ganzjährig zum Teil heftigen Westwinden ausgesetzt. Diese Roaring Forties herrschen auf diesem Breitengrad auf der gesamten südlichen Erdhalbkugel und treffen hier ungebremst von Landmassen auf Tasmanien. So ist der Westteil der Insel sowohl feuchter als auch kühler und hat darüber hinaus weniger Sonnenstunden pro Jahr als der Osten. Diese Temperaturunterschiede werden verstärkt durch den Einfluss einer warmen Meeresströmung im Osten und einer kalten von der Antarktis kommenden im Westen Tasmaniens. Der feuchte Wind sorgt im Westen für jährliche Niederschläge von über 1500 mm bis zu 3800 mm. Im Osten um 400 mm erreicht sie. Vereinfacht darstellt kann man sagen, dass die jährlichen Niederschläge Tasmaniens in West-Ost-Richtung kontinuierlich abnehmen. Verglichen mit den aridesten Kontinent der Erde, Australien, sind selbst diese Werte im Osten der Insel noch hoch. Und jetzt geht es natürlich um diese sehr interessante Flora und Fauna und ich wollte Ihnen vor allem von der Fauna erzählen, aber kurz nochmal eine Einführung dazu. Die tasmanischen Pflanzen- und Tierwelt ist eng mit der geologischen Vergangenheit Australiens verknüpft. Erdgeschichtlich betrachtet nimmt der australische Kontinent aufgrund seiner rund 50 Millionen Jahre dauernden Isolation eine Sonderstellung ein, die sich nachhaltig auf seine Biozönose ausgewirkt hat. Diese Abtrennung ist verantwortlich für die Vielzahl der endemischen Arten, die häufig hohen stammesgeschichtlichen Altern aufweisen. In Tasmanien wird dieser Aspekt durch die Trennung vom australischen Festland vor rund 12.000 Jahren insofern noch verstärkt, als außeraustralische Einflüsse hier noch weniger zum Tragen kamen. Flora und Fauna Tasmaniens gehen in ihren Grundzügen auf den Superkontinent Gondwana zurück. Gondwana erreichte zu Beginn des Perm seine größte Ausdehnung und begann im Jura in die gegenwärtigen Kontinente der Südhalbkugel zu zerbrechen. Die Reihenfolge dieser Teilung hat die Stellung der Biosphäre Australiens im ökologischen Weltgefüge maßgeblich geprägt. Nacheinander wurde die australische Landmasse vom späteren Afrika, Indien, Neuseeland, aber erst im Eozän vom Antarktika getrennt. Darin liegt der Umstand begründet, dass die australische Biosphäre am ehesten Ähnlichkeit mit Teilen der neuseeländischen und südamerikanischen aufweist. Denn während des Eozäns waren Südamerika und Australien noch durch die Landmasse Antarktika verbunden. Diese Theorie wird sowohl durch Untersuchungen an den rezenten Pflanzen- und Tierwelt als auch durch fossile Funde gestützt. Seit der Trennung von Antarktika war Australien mehr als 50 Millionen Jahre von den anderen Kontinenten isoliert. Selbstverständlich hat sich auch die australische Biosphäre seither den ökonomischen Bedingungen und Veränderungen im Laufe der Jahrmillionen angepasst und dennoch ähnelt sie noch deutlich der ehemaligen Flora und Fauna Gondwanas. Nur mal kurz zur Tierwelt, denn da gibt es ja ganz interessante Tiere, die man wirklich sonst nur im Zoo an anderen Stellen der Welt findet. Die Tierwelt Tasmaniens ist natürlich im starken Ausmaß mit der australischen verwandt. Letztere ist ebenso wie die Vegetation geprägt von Endemiten. Beuteltieren sind die dominanten Landlebewesen, von denen der ausgestorbene Beutelwolf oder Beuteltiger, tasmanischer Tiger, englisch Tiger Saline, ein bekanntes Beispiel ist. Der Wombat, ein Beutelbär, ist ebenso vertreten wie zahlreiche Känguruarten. Da viele der nach Australien eingeschleppten europäischen Tierarten, speziell der Rotfuchs sowie der auf dem Festland heimische sekundäre wilde Dingo, nie bis nach Tasmanien gelangt sind, haben dort viele Tierarten überlebt, die auf dem Festland ausgestorben sind, unter anderem Beuteldachse und kleine Wallaby-Arten. Ein weiteres bekanntes Beispiel für eine endemische Art Tasmaniens ist der tasmanische Teufel, der auf dem australischen Festland ebenfalls ausgestorben ist. So, und den Rest überlasse ich Ihnen und wir möchten Ihnen sagen, dass das hier unsere Australien-Sendung Ihnen nur Anregung geben kann. Den Rest suchen Sie bitte bei Wikipedia und anderen Stellen und wir bedanken uns bei dem Volkslexikon, dass da so viele beigetragen haben und so interessante Dinge über Australien stehen. Ihre Susanne Nielsen. Wir hoffen, Ihnen hat das Interview mit Grafs Spaß gemacht, was Sie so an Erlebnissen haben. Das haben Sie sicher auch selber vielleicht irgendwo anders erlebt. Und auch in Australien, wo eben weniger Menschen auf der Straße sind, da kann man über Land fahren und da doch sehr, sehr viel Nettes erleben. Und das haben uns jetzt quasi unsere Grafs als Anregung für Sie mitgeteilt. Die einzelnen Textstellen über Sydney und über Tasmanien habe ich dem Volkslexikon Wikipedia entnommen und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich da ein bisschen weiter schlau zu machen. Und das war jetzt die deutsche Fassung des Wikipedias, also mit DE am Ende. Und ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken, darf Ihnen eine ganz tolle Woche wünschen und bin wie immer Ihre Susanne Nielsen. Tschüss, ciao, bye bye, seien Sie nett zueinander. Und zusammen mit Produzent Bill Davidson bringen wir Ihnen diese Sendung. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language, your vocabulary, grammar, and pronunciation for excellence in communication in international formal business and friendly conversation settings with German-speaking Europe. Call 813-254-5088 or email us at myoneonone@yahoo.com.